Yeah. Freezy Trap. So schaut's aus. 2012. Yeah. Ich hab einen langen Weg hinter mir. Cheer. Ja, Panik, ja, Aggressionen, jeder ist außer los, mate. Fühl mich hin, ich hinter bin wie beim Rausch, mir ist zu schlecht. Bei dem scheiß Leben, Alter, vor der Krasse, wirklich echt. Was der Füße da ist, macht die Leid. Schon ganz als Hess, im Leben geht's aus und ab wie sechs die Leid. Brauchen wieder einen Text, der schockiert und provoziert. Wie ein Haufen voller Hexen durch die Schirren. Rapper da sind meine Augen voll verässt. Das sind Gangster-Rip-Schichteln. Und glauben sie, sind echt und meine Fans kaufen keine alten Songs aus dem Netz. Es wird Zeit, dass die was anders machen, ganz an harten Rap. Wir sind leid, alle streiten. Da draußen ist ein Hetz, du bist blöd für den Track. So kannst das alles hängen, ob sie Rapper vertragen. Forst scheiße nicht, darum müsst ihr mal denken. Und da sind lauter offenes Blät. Und mit offen meine Jungs Herz. Doch mit mir Welt, ich bin ein armer Altenpfleger. Kaum mehr Autogramm, mehr Blechen. Und wann kommt die Zeit, wo es mir akzeptieren? Drunter blättert im Style, kannst du nicht kopieren. Und bei dir ist es zu weit, ich weiß eh blamieren. Was so weiter gescheit Rhyme ohne Sinn und Hirn. Und wann kommt die Zeit, wo es mir akzeptieren? Drunter blättert im Style, kannst du nicht kopieren. Und bei dir ist es zu weit, ich weiß eh blamieren. Was so weiter gescheit Rhyme ohne Sinn und Hirn. Ich wirch mich und wenn man sie am Schau, denkt man leid, sind alle wieder gegen mir ständig am Arsch. Mit Reis, als hätte ich vier, weil ich scheiß auf deine Lieder. Ich beweise das jetzt wieder, ich bin hart wie die Schrost, ich hab Steife am Lieder. Meine Lieder, alter Naht, ich spür's leider nicht im Kicker, weil es zu vulgär sind, warum ich reibe nur am Kitzler. MTV will mich nicht spielen, kann ich nicht leiden wie das Viva. So was schau ich mir nicht an, der Scheiß ist mir zuwider. Ich bin auf der Spitze und bleib weiter auf der Liga. Keiner liebt sie mit mir an, macht die Feinde wie ein Krieger. Was für dich wüsste, ich sag's dir, ich kann schreiten wie Zerbrier. Der macht die Beine wieder nieder, weil ich mach einen wie ein Sieger. Satz für Satz schreibe ich auf, zieh die Leistung nur im Winter. Alter Fuchs, bin ich drauf, ich bin heiß von der Shisha. Du bist blöd wie Fußball, ich pfeif doch auf das FIFA. Keiner mag dich, du bist hässlich wie ein Leichen auf den Schircher. Und wann kommt die Zeit, wo es mir akzeptieren? Drunter blättert den Style, kannst du nicht kopieren. Und bei dir ist es zu weit, ich weiß eh blamieren. Was so weiter gestellt Rhyme ohne Sinn und Hirn. Und wann kommt die Zeit, wo es mir akzeptieren? Drunter blättert den Style, kannst du nicht kopieren. Und bei dir ist es zu weit, ich weiß eh blamieren. Was so weiter gestellt Rhyme ohne Sinn und Hirn.